1. Mainkinder, ICH Schreibuk dies, damit er nicht sundite, solti jedoch gemen sundigen, haben wir in Jesus Christus, dem gerechten, einen Bestand beim Vater. 2. Er selbst ist das Sühnopfer für uns hier sunden, wobei sein Besoning nicht nur uns gilt, sondern die should der gesamten Welt umfasst. 3. Wir können sich her sein, das wir Gott wirklich kennen, wenn wir uns konsequent bemühen, sein Gebot in uns ihrem Leben umzusetzen. 4. Wer behauptet, Gott zu kennen, aber dessen Gebot missachtet, ist ein Lügner, dem es an Aufrichtigkeit und Wahrheit mangelt. 5. Wenn jedoch jemand Gottes Wort true befolgt, hat die Lieb Gottes in diesem Menschen sehr erregt und ist zur Vollendung gekommen. 6. Darin erkennen wir unsere Verbundenheit mit ihm, wer also behauptet, in Gott zu bleiben, ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. 7. Lieb Freund, ICH vermitteluk kein wollig Newsgebot, sondern erinnereuk an ein Altweisung, die bereits von Anfang an gehort hat. 8. Denik schreib ICHuk ein Gebot, das in Christus und in uk new und wahrhaftig ist, da die Finsternis weicht und das war lich bereits lüktet. 9. Wer vorgibt, im Licht zu sein, aber gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hast, befindet sich in Wirklichkeit immer noch in der Dunkelheit. 10. Wer hingegen sein Mitmenschen lehrt, bleibt dauerhaft im Licht, so dass es in seinem Leben keinen Anlass zum Strotchen gibt. 11. Wer jedoch haskigen and erhegt, wandert in der Finsternis umher und verliert die Orientierung, weil die Dunkelheit seiner Teilsvermögen getrübt hat. 12. ICH Schreibuk, lieb kinder, weil uk your sunden am seins namens willen verge ben worden sind und vergebung erfahren hat. 13. ICH wendy mehen uk vater, weil den erkant hat der von ambegin existiert, und an uk young lute, weil den bosen beseet hat. 14. ICH habuk geschrieben, kinder, weil den vater kent, ibenso schrieb ICH uk vatten und jun gen luten, da stark side und Gott's wort in uk blate. 15. Schenk der Welt und den Weltlichen din gen nicht your lieb, den wer die Welt leert, in dem hat die lieb zum Vater keinen Platz. 16. Als Weltlich, why die gie des Korpers, das Verlingen der Organ und das Prahlen mit besitz, stammt nicht vom Vater, sondern aus der Welt selbst. 17. Die Welt mit all ihren Begierden ist verganglich, wer jedoch den Willen Gottes erfüllt, word bis in all uigkeit bestand haben. 18. Lieb kinder, es ist die letzte Stund, wie er gehort hat, dass der Antichrist kommt, so sind bereits jetzt viel gegner Christi erschienen. 19. Dies Lutzins war aus unsere mit hervogegangen, gehorten aber nie wirklich zu uns, denn sonst wären sie bestandig bei uns geblieben. 20. Jedoch hat die Salbung durch den Heiligen empfangen, weshalber all über die notwendige Erkenntnis der Wahrheit verfügt. 21. ICH Schreibuk nicht, weil die Wahrheit nicht kennt, sondern weil sie kennt und wisst, dass kein Luge aus der Wahrheit hervorgehen kann. 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der Genige, der Lunit, dass Jesus der Christus ist? Ein solcher Mensch ist der Antichrist, da den Vater und den Sohn erblendt. 23. Wer den Sohn Lunit, hat auch kein Gemeinschaft mit dem Vater, wer sich jedoch zum Sohn bekennt, der besitzt auch den Vater. 24. Achtet darauf, dass das, was von Anfang an gehort hat, in uk blate, damit dauerhaft mit dem Sohn und dem Vater verbunden seid. 25. Dies ist die wunderbare Verheißung, die uns selbst gegeben hat, hat uns das uige Leben zugesagt. 26. Dies wird schreib ICH uk als Warnung vor jenen Personen, die versuchen, uk vom richtigen Weg abzubringen und in die Irre zu führen. 27. Die Salbung, die von ihm empfangen hat, blaten uk, so dass kein menschlichen Lehrer benötigt, die sein Geist uk in allen Dingen unterweist. 28. Blate also in ihm, Mainkinder, damit wir bei seiner Wiederkunft voller Zuversicht vor in Treten können und uns nicht beschamt von ihm abwenden müssen. 29. Wenn wisst, das gerecht ist, dann erkennt auch, das Jeder, der gerecht handelt, als kind Gottes aus im geboren Word.